Deutschlandfunk Kultur Lesart. Safa Şenoçak ist Jahrgang 1961, kam als kleiner Junge mit seinen Eltern nach Deutschland, wurde hier zum Schriftsteller. Über 20 Bücher hat er inzwischen geschrieben, Gedichte und Romane. Das neueste ist aber ein Sachbuch, Das Fremde, das in jedem wohnt, wie Unterschiede unsere Gesellschaft zusammenhalten. Willkommen in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Guten Tag, Safa Şenoçak. Hallo, schönen guten Tag. Ihr Buch, das ist eine intensive Reflexion über Ihre eigene Identität, aber man hat beim Lesen auch den Eindruck, da ging Ihnen was gehörig gegen den Strich. So als ob Sie sich gesagt hätten, angesichts unserer aktuellen Diskussion über Migration, Integration, also über das Fremde, das reicht mir jetzt, ich muss jetzt mal was loswerden. War das so? Im Grunde genommen ist es ja ein Buch der Geschichten. Es werden ja Geschichten erzählt und über diese Geschichten kommt vielleicht so eine Art Puzzle, von dem man sprechen könnte, weil ich Identitäten immer als Puzzle wahrnehme. Es ist wie ein Puzzlespiel und es ist ein Buch, das gegen die Fixierung von Form anschreibt, glaube ich. Das habe ich auch versucht, formal zu bearbeiten. Es ist ja eigentlich ein Zwischenbuch. Also es hat literarische Passagen, es hat tatsächlich eben auch essayistische Passagen, nachdenkliche Passagen, analysierende Passagen, beobachtende. Aber es ist ein Ganzes, das eben auch ein Manifest ist. Das stimmt. Ein Manifest gegen die Zeit, gegen den Eindruck, dass in dieser Zeit etwas schiefläuft. Es ist ein Buch auch über die Sprache, über Ihre Sprache und auch über unseren, ich nenne ihn jetzt mal unseren aktuellen Imperativ in der Integration- und Migrationsdebatte, der lautet nämlich Spracherwerb. Fremder, kommst in unser Land, lern sofort unsere Sprache und zwar hopp, hopp, hopp, anders geht Integration nicht. Da sagen Sie, das ist zu kurz gedacht. Warum? Weil ich die deutsche Sprache liebe. Das ist mein Ausgangspunkt. Ich bin ja in dieser Sprache groß geworden, auch Schriftsteller geworden, aber ich habe noch eine andere Sprache in mir und genau darum geht es mir. Diese andere Sprache ist das Türkische, das habe ich nicht verlernt und ich habe eigentlich keinen Konflikt zwischen diesen Sprachen gesehen. Und was ich versuche, ist eigentlich schon seit den 90er Jahren eine Schreibstrategie zu entwickeln, die da nicht sagt, ich erkläre dir den Fremden, der da draußen steht, vor der Tür oder auch. Ich erkläre dir den Fremden in dir selbst. Darum geht es mir. Und das ist sozusagen ein Kulminationspunkt dieses Versuchs, dieses Buch, dass ich versuche, die Fremdheit ganz woanders zu sehen und auch dann so zu beschreiben, als wäre es etwas, ein Teil von einem selbst. Und so ist auch die andere Sprache, diese fremde Sprache, ein Teil von mir und auch ein Teil von Deutschland. Und das nehmen wir aber viel zu wenig wahr. Und weil wir das zu wenig wahrnehmen, haben wir große fixierte, formale Fremdheits- und Diskussionen. Und das wollte ich eigentlich brechen. Haben Sie den Eindruck, dass sozusagen in unserer Diskussion diese Sprache, die die Fremden in Anführungszeichen jetzt mitbringen, dass diese zu vernachlässigt wird? Absolut. Es gibt hier wunderbare Schriftsteller, die in ihren Muttersprachen schreiben, die sind fast nicht bekannt. Und das ist ein Beispiel, und zwar über Jahre schon. Ja. Und dabei wird sehr, sehr viel in unsere, also in die deutsche Sprache übersetzt aus den Weltsprachen. Wir haben es aber auch bei uns zu Hause und das nehmen wir viel zu wenig wahr. Und wir nehmen das auch viel zu wenig wahr, dass es eine Chance ist, wenn Menschen sozusagen ihre Sprachtür öffnen zu etwas anderem. Es ist eine Erweiterung des Raums. Sie schreiben sehr zupackend über Ihre eigene Einwanderung, Herr Şenoçak. 1970 war das, Sie waren 9 Jahre alt. Wie wuchsen Sie denn in die deutsche Sprache hinein? Aus dem Safa wurde gleich in ein bayerischer Xaver. Ja, ich habe dieses Aufwachsen in die Sprache in meinem vor 6 Jahren erschienenen Buch Deutschsein beschrieben. Und zwar eine pensionierte Deutschlehrerin hat mir das Deutsch sozusagen in einem Crashkurs in 6 Monaten mehr oder weniger beigebracht. Aber mir auch diese Liebe eigentlich gegeben, mit der ich diese Sprache betrachte, die Möglichkeiten der Sprache betrachte. Da bin ich eigentlich sehr froh, dass ich diese Möglichkeiten auch ausschöpfen kann. Aber das Türkische, das haben Sie, schreiben Sie, auch immer behalten. Und Grund waren auch Ihre Eltern. Also ja. Ihre Mutter war, beschreiben Sie, als eine sehr moderne, säkulare, emanzipierte Frau. Ihren Vater eher so als Mann der Tradition, der Religion auch, der Tradition. Also diese Mischung dieser beiden Temperamente haben da wahrscheinlich eine Rolle gespielt. Da oder? Sehen Sie schon die Fremde in einem selbst, also in der Familie, ja, im engsten Kreis. Was ist jetzt das Fremde? Ist es das Säkulare, das Fremde, oder das Muslimisch-Traditionelle, das Fremde? Das muss erstmal ausdiskutiert, entschieden oder vielleicht auch einfach so gelassen werden, unberührt. Und das hat mich immer sehr gereizt. Und ich glaube, es ist die Wurzel meines Schreibens überhaupt, dass diese Differenz, es ist gar nicht dieses Unterschied zwischen Deutschen und Türkischen und so weiter, diese großen Identitätsentwürfe, sondern es ist tatsächlich diese Erfahrung in der Familie, in der eben auch die türkische Sprache immer lebendig geblieben ist. Ich habe mir etliche Sätze aus Ihrem Buch rausgeschrieben, Herr Şenolcak. Einer davon lautet: Die Möglichkeit, Goethe und die deutschen Romantiker mit der Brille der türkischen Sprache zu lesen, löst in mir erst jene Kreativität aus, die mich Gedichte schreiben ließ. Also diese Mehrsprachigkeit ist so bedeutend und entscheidend für Sie gewesen, auch als Schriftsteller. Absolut, absolut. Und ich habe auch immer parallel gelesen in den beiden Sprachen und auch parallel geschrieben. Ich habe ja auch Bücher auf Türkisch, die teilweise jetzt übersetzt werden in die deutsche Sprache. Nicht von mir selber. Von Übersetzern, das ist ein Beruf, ja. Das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Ich schätze sehr den Beruf des Übersetzers. Das ist eine Kunst auch. Aber diese Berührung zweier unterschiedlicher Sprachnaturen, das sind ja auch wirklich zwei sehr verschiedene Sprachräume. Das ist ja nicht wie Deutsch und Englisch oder so, sondern das sind natürlich sehr verschiedene Sprachräume, die auch im Kopf etwas anderes auslösen. Und das unterschätzen wir nämlich bei unseren ganzen Diskussionen über die Wanderschaft. Die Menschen nehmen doch ihren Kopf mit. Die lassen das nicht irgendwo draußen stehen und setzen sich ein neues Haupt auf. Nein. Und dieses Mitnehmen des Kopfes müssen wir viel mehr genauer anschauen. Und dann entdecken wir auch, dass wir auch einen Kopf haben, das eben sich nach verschiedenen Seiten öffnet. Und das ist nicht schlecht. Sie sind jeweils von München dann nach Berlin gewandert. Später leben jetzt schon sehr lange in der Hauptstadt, bewahren aber immer noch anscheinend zärtlichste Erinnerungen an München. Ja, ja. Und in einer Passage in Ihrem Buch musste ich wirklich schmunzeln, weil Sie sich da nämlich wörtlich dankbar für einen Mann wie Franz Josef Strauß zeigen, weil der nämlich ganz besonders integrativ gewesen sein soll. Ich meine, damals hat noch keiner das Wort in den Mund genommen, vermute ich mal. Was bewundern Sie heute denn noch an FJS? Ja, und integrativ war Franz Josef Strauß nicht Richtung sogenannte Fremde, also Richtung Türken und so weiter, sondern gegenüber den Deutschen. Er hat nämlich dieses Rechtsnationale integriert. Ja, und zwar hatte die Rechtsnationale so integriert, das habe ich ja in diesem kleinen Stück beschrieben, dass er sie zu Folklore gemacht hat und nicht zur Politik. Das ist der Unterschied zur heutigen AfD, wo dieses Rechtsnationale wieder zur Politik wird. Und das ist gefährlich. Aber es ist auch ganz interessant, in welchem Gegensatz Sie da zum Beispiel Berlin beschreiben. Das sei nämlich überhaupt nicht immer diese vielbeschworene Multikulti-Integrationsstadt, sondern eigentlich eine Riesenblase von abgeschotteten, nebeneinander herlebenden Communities. Nehmen Sie das so wahr? Ich nehme das ein bisschen so wahr. Es ist natürlich jetzt sehr modern, dieser Berlin-Bashing. Da möchte ich eigentlich gar nicht so mitmachen. Ich lebe gerne hier. Aber ich sehe, dass diese Stadt große Schwierigkeiten hat, wirklich eine Weltstadt zu werden. Und das hat, glaube ich, stark auch mit diesem, was auch immer wieder sympathisch ist, mit diesem Kiezdenken zu tun. Dass man im Grunde genommen das Kiezdenken auch auf die Identitäten transportiert. Natürlich gibt es Szenen in Berlin, die sich sehr wunderbar mischen und auch Neues hervorbringen, kreativ sind. Aber die Stadt könnte mehr. Und das ist eine Herausforderung sozusagen. Vielleicht ist es auch ein bisschen Nostalgie. Ich bin ja in meinem Freundeskreis ein absoluter Außenseiter mit meiner Münchenliebe, nicht? Das ist aber, passt ganz gut in dieses Buch, weil es eben solche widersprüchlichen Borsten sozusagen in sich trägt. Lassen Sie nochmal auf dieses Motiv der Mehrsprachigkeit und der Kultur kommen, Herr Şenolcak. Sie kritisieren ja auch, dass das Thema Migration vor allem bei uns soziale Reflexe auslösen würde. Wir würden mit der so wörtlich Arbeiterwohlfahrtsbrille auf das Thema schauen. Wie sollten wir denn Ihrer Meinung nach hinblicken? Also wie das anders besser wahrnehmen? Sehen Sie, ich gebe ein Beispiel aus der Literatur. Die Wanderschaft wird in der Literatur hauptsächlich als die Beschreibung des anderen, des Fremden wahrgenommen. Durch diese Beschreibung versuchen wir, etwas Eigenes zu definieren. Das ist mir zu konservativ, zu einfach gedacht. Ich versuche eigentlich genau die Wanderschaft eben durch die Auflösung dieses fixen Fremden in uns selbst zu erfahren. Das ist für mich eigentlich Literatur. Und so entstehen diese Texte, die eben auch hybrid sind. Ich werde oft gefragt, das soll ein Sachbuch sein? Ich habe das eigentlich wie ein Roman gelesen. Sag ich, naja gut, das ist doch kein Problem. Ich versuche eben auch die Genregrenzen auch anzuschränken, zu übergehen oder auch ein bisschen zu übertreten. Und dadurch wird im Grunde genommen diese Angst relativiert. Weil die Angst sitzt ja in einem selber, so wie der Fremde in einem selber sitzt. An einer Stelle musste ich auch lachen. Da schreiben Sie von der Türkei, wie Sie als Knirps im Sonntagsanzug ausstaffiert wurden und welche Worte man dem kleinen Safa damals so eingetrichtert hatte. Und da schreiben Sie, ich erinnere mich an Vokabeln wie Stolz, Nation, Ehre. In Deutschland vergaß ich diese Wörter. Sie wurden ersetzt durch Milch, Butterbrot, Schokolade. Ich finde das eigentlich ein ganz prima Ersatz, oder? Wunderbar. Das hat mir auch das Einleben erleichtert. Ich möchte hoffen, dass das heute noch so ist. Das ist eben die große Frage, ob diese Begriffe wieder zurückkommen und wie wir dann damit umgehen, wenn diese großen Marschbegriffe wieder Einzug halten in unsere Kultur. Wir können Sie natürlich nicht springen lassen, Herr Einmann, wie Sie, um zu fragen, wie sehr Sie unter der Situation in Ihrer Heimat leiden. Da geht es nämlich wieder sehr viel um Stolz, Nation und Ehre. Tatsächlich, ja. Das ist ein sehr starkes Leiden, weil ich eben auch mit der Sprache verbunden bin. Ich habe Bücher dort, ich habe Freunde dort, ich habe auch Freunde, die in großen Schwierigkeiten sind. Den Verlagen geht es nicht gut, der ganzen Wirtschaft geht es sowieso nicht gut. Und auch die Sprache des Landes hat sich hier sehr verdüstert. Und die Türkei hat ja immer große Krisen und so, aber das ist schon diesmal eine andere Qualität. Und ich reise trotzdem eben oft hin, um nah dran zu sein. Danke, Herr Şenolcak, für Ihren Besuch und dieses Gespräch. Ich danke auch. Und das Fremde, das in jedem wohnt, wie Unterschiede unsere Gesellschaft zusammenhalten. Das Buch von Safa Şenolcak ist in der Edition Körber erschienen, hat 224 Seiten, kostet 18 Euro.